Susanne Amateseros Stück eröffnet den Kleintiertreff am heutigen Freitag. Die Hunde in Dogs sprechen übrigens Deutsch. Dogs. Fünf Gesänge von Susanne Amatosero. Hund und Hund und Hund und Hund und Hund und Hund und Hund und Hund und Hund und Hund und Hund und Hund und Hund und Hund und Hund und Hund und Hund und Hund und Hund und Hund und Freude. Freude. Hund und Hund und Freude. Freude. Hund und Hund und Der Königspudel hat ein Fax geschickt. Und was schreibt er? Er schreibt: Ratz, fatz, fini. Machen wir keine Fisimatenten. Es geht um die Wurst. Der Pudelking. In Form. Transform. Die Lage zwischen Oder und Weder spitzt sich zu. Alle, die keinen Standort haben, sind unanständig und sie haben keinen Standort, weil sie unanständig sind. Wo bleibt die Dienerin? Wo bleibt das Wasser? Gehen wir zum Wörthersee. Dort gibt es genug zu trinken. Die Frage des Standorts ist umstritten. Nord und Süd rücken näher zusammen. Die Lage zwischen Weder und Oder spitzt sich zu. Markieren wir den Standort. Markieren wir den Standort. markieren wir den Standort. Markieren wir den Standort. Helmut, Wolfgang, Psycho, Kretze, Sitz, Setz, Platz, Sitz, Setz, Platz, Pfui, Struppi, Struppi, Struppi. Windhunde, geschwind, Windhunde, lauft wie der Wind, rasch, rasch, rasch, rasch, it's rush hour. Windhunde, geschwind, Windhunde, geschwind, Hunde, Hunde lauft wie der Wind, rasch, rasch, rasch, rasch. Rush, rush, rush. It's rush hour. Windhunde, geschwind. Windhunde, geschwind. Lauft wie der Wind. Und lauft wie der Wind. Rottweiler eilt. Rottweiler. Windhunde, eilt. Geschwind, geschwind. Windhunde, geschwind, geschwind. Windhunde, rush, rush. Lauft wie der Wind. It's rush hour. Der Königspudel hat ein Fax geschickt. Und was schreibt er? Er schreibt: Liebe Dogs, ich weiß nicht, wie soll es weitergehen? Nach Diktat verreist der Overdog. Ich weiß nicht, ob es wirklich freudig heißen soll. Wieso? Es könnte auch räudig heißen, von Reue. Oder räudig von Reude. Reu, reu, reu, reu, räudig. Hamburger! Berliner, Frankfurter, es geht um die Wurst. Des Standorts ist umstritten. Nord und Süd rücken näher zusammen. Die Lage zwischen Weder und Oder spitzt sich zu. markieren wir den Standort. Markieren wir den Standort. Markieren wir den Standort. Markieren wir den Standort. Alles schlägt um. Alles schlägt um. Alles schlägt um. Alles schlägt um. Aus Standort wird Umschlagplatz. Aus Standort wird Umschlagplatz. Aus Standort wird Umschlagplatz. Alles schlägt um. Alles schlägt um. Alles schlägt um. Schlagen wir um. Schlagen wir um. Schlagen wir um. Ich schlage um. Ich werde Bellmut aus dem Feld schlagen. Und wenn es sein muss, werde ich ihn sogar zusammenschlagen. Aber zuerst werde ich ihm einen Vorschlag machen. Transform. Terrier, Dobermänner, Neufundländer, es geht um die Wurst. Also, ich habe es satt, mich weiter mit Bellmut herumzuschlagen. Du meinst... Bellmut hat seinen Spürsinn weitgehend eingebüßt. Willst du ihn zusammenschlagen? Wir könnten ihm vorerst einen Vorschlag machen. Ich zum Beispiel schlage vor, die Wolfgang. Ich werde die Wolfgang gründen. Alles schlägt um. Überschlagen wir. Unterschlagen wir. Schlagen wir vor. Schlagen wir zurück. Schlagen wir um. Schlagen wir um uns herum. Bau, bau, bau, bau. Bau, bau, bau, bau. Bau, bau, bau, bau. Bau um. Bau um. Bau, bau, bau, bau, bau. Bau, bau, bau, bau. Bau, bau, bau, bau. Ich schlage vor, bau, bau, die Wolfgang. Bau, bau. Ich bau, werde bau, die Wolfgang bau, gründen. Wolfgang? Wie schreibt man das? Ganz bau, genau wie bau, Wolfgang. Bau, bau. Es wird bau, nur anders bau, ausgesprochen. Bau, bau. Gang. Bau, bau, Gang? Ja. Gang. Hund. Hund, Hund, Hund, Hund, Hund, Hund, Hund, Hund, Hund, Hund, Hund, Hund, Hund, Hund, Hund, Hund, Hund, Hund, Hund. Wir müssen große Geschäfte machen. Es geht um die Wurst. Hey, du Stulle. Es geht um die Wurst. Hütehunde, Hirtenhunde, Kampfhunde, Wachhunde, Bluthunde. Ab heute gibt es nur noch Dosenbier. Gründen wir die Wolfgang. Wir stammen von den Wölfen. Wir stammen von den Wölfen. Wir stammen von den Wölfen. Wir stammen von den Wölfen. Ich stamme von Cerberus. Wolfsburg. Wolfenbüttel. Wolfen. Wolfenhausen. Wolfenweiler. Wolfenborn. Wolferding. Wolferhofen. Wolferode. Wolferschwender. Wolfersdorf. Wolfersgrün. Wolferstadt. Wolferstedt. Wolfersweiler. Wolfe. Wolfertau. Wolfersbronn. Wolfertschwenden. Wolfgang. Wolfgruben, Wolfhagen, Wolfmannsgehau, Wolfmannshausen. Wolframs Eschenbach. Wolfratshausen, Wolfring, Wolfsanger, Wolfsbach, Wolferbeeringen, Wolfsberg, Wolfsbruch. Wolfsbrunn, Wolfsbruch, Wolfsburg, Unkenrode, Wolfsschlugen. Wolfsgrün, Wolfsgrund, Wolfshagen, Wolfshain, Wolfsheim, Wolfskehlen, Wolfskante, Wolfskuhle, Wolfslake, Wolfsloch, Wolfsluch, Wolfsmühle, ja, Wolfsmünster, Wolfspütz, Wolfsruh, Wolfsstein, Wolfstal, Wolfs Winkel. Wir. Der Königspudel hat ein Fax geschickt. Und was steht drauf? Kannst du es lesen? Ich lese Urin stinkt. Du meinst, der Königspudel schreibt Urin stinkt, Urin stinkt, Urin stinkt, Urin stinkt. Pipi Kaka, Pipi Kaka. Urin stinkt? Ich denke, dass es Urinstinkt heißen soll. Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Fetze, Hund und Hund, Psycho, seid ihr noch ganz dicht? Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund, Hund und Hund. Wolfgang hat einen neuen Menschen. Wolfgang hat einen neuen Menschen, Wolfgang hat einen neuen Menschen, Wolfgang hat einen neuen Menschen. Welche Rasse? Eine neue Menschen. Ein Mischling. Ein Bastard. Sein Vater ist Bauunternehmer und seine Mutter dealt mit Antiquitäten. Aber ich mag ihn. Er ist ein ganz Lieber. Ich nenne ihn Pluto. Und irgendwie ist er ein echter Kumpel. Dogs. Fünf Gesänge von Susanne Amatusero. Mit Helge van Hove, Joost Kähler, William Parton, Natascha Russo, Frank Schneider und Birgit Lünsmann. Ton und Technik Martin Eichberg und Hermann Leppich. Regieassistenz Katrin Martin. Regie Susanne Amatusero. Produktion Deutschlandradio Berlin 2000. Als nächstes präsentieren wir Ihnen den Schauspieler Gerd Hauke, ein begeisterter Hundeliebhaber. Er spielt einen Mann auf der Straße. Der Monolog ist 1987 entstanden. Sehr weitsichtig war der Autor, der ihn geschrieben hat. Mir fällt auf, es gibt auf den Straßen immer mehr große Hunde. Womit hat das zu tun? Bestimmt nicht mit Tierliebe großen Hunden gegenüber. Rottweiler. Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Wie macht der Hund? Er bellt. Und warum bellst du nicht? Du sollst bellen. Du frisst für 5 Mark am Tag Fleisch. Das ist im Monat 150 Mark. Und die Steuern dazu. Und was du gekostet hast. 700 Mark für einen Rottweiler. Okay, ich hab's bezahlt, aber für einen Rottweiler bist du viel zu schlapp. Zu gutmütig. Wenn du auf der Stelle nicht in diesen Stock beißt, dann guck mich nicht so doof an, du blöder Hund. Weißt du überhaupt, dass du vom Wolf abstammst? Nee, weil du keinen Grips im Kopf hast. Nur fressen willst du. Mich arm fressen. Ich frage dich, warum habe ich gerade einen Rottweiler gekauft? Ich hätte ja einen Dackel oder Pudel. Hm? Nein, nein. Rottweiler ist stark. Sozusagen ein Fleischerhund. Wenn nicht ein Kampfhund. Oha. Die Römer mit ihren Kampfhunden. Freund, hast du Kampfhundblut in deinen Adern? Du bestimmt nicht. Du bist viel zu gutmütig. Aber ich bring's dir bei. Ich ärgere dich. Ich lass dich scharf machen. Zu einem Ausbilder kommst du, der dich mannscharf macht. Die Polizei und die Bundeswehr suchen solche Hunde. Dann werde ich dich für 2000 Mark verkaufen. Oder? Warte mal, ich behalte dich besser. Na lauf, du dicker, schlapper Hund. Du sollst dem Stock nach. Du bist ein Fehlkauf. Schrott! Ich setz dich aus! Hau ab, zieh Leine! Schwein, leck mir nicht die Hand! Wie gefällt dir die Wiese hier? Gut, was? Was quatsch ich überhaupt stundenlang mit dir? Du verstehst ja eh nichts. Umtausch! Ich werde dich umtauschen! Aber der Bauer sagt bestimmt, nee, Tiere sind vom Umtausch ausgeschlossen. 700 Mark in den Sand gesetzt. Beißen sollst du. Alle Menschen in den Hintern beißen. Und wenn mich einer anpackt, dem springst du an. Aber du bist ein dummer, gutmütiger Köter. Dein Kopf, da ist nichts drin. So nützt du mir nichts. Wenn ich dir eins überziehe, wage es, mich zu beißen. Patsch, eins aufs braune Fell geklatscht. Und der zieht seinen Schwanz ein. Feige Sau, du sollst wenigstens knurren. Verteidige dich. Los, komm. Patsch. Er knurrt. Hast du leckere Zähne, hä? Meine Zähne, siehst du, klein, nicht? Keine Raubtierzähne mehr. Wir fressen nur noch Zucker, die Zähne fallen aus und ausgerechnet die Zähne. Ein Raubtier? Beißen nicht mehr, aber würgen und boxen, treten, spucken, nicht beißen. Dazu bist du, da hast du mich verstanden, du blöder Rottweiler. Du sollst für mich beißen. Wen? Den, auf den ich eine Wut habe. Mein Chef zum Beispiel, den kannst du zerfleischen von mir aus. Ich denke, alle Hunde sind Ebenbilder ihrer Herren. Ich bin dein Herr, dein Herrchen. Du kannst ohne mich nicht sein. Eine Niete ohne mich. Du verhungerst, du verreckst. Man fängt dich und sperrt dich ins Tierheim ein. Kommt 4 Wochen keiner, dann gehst du über Strom und man begräbt dich. Begräbt dich. Oder was machen die mit den toten Hunden? Eine gute Nase hast du, aber was machst du damit? Scheiße, du riechst an Pisse und Scheiße. Da bist du ganz Tier. Ganz natürlich. Und jetzt beißt du in den Stock, blöder Hund. Wage es und beiße mich, dann geht's dir dreckig. Denn ich bin ein Vernunftmensch. Ich überlege kaltblütig, was aus dir wird. Du lebst ohne Hintergedanken. Oder? Rolf, komm! Sei scharf! Augen hast du wie ein Bär. Undurchdringlich. Und die Schnauze ganz eine Bärenschnauze. Aber du frisst keine Erdnüsse? Fleisch. Und das muss sein. Damit mache ich dich scharf. Blutiges Fleisch. Witze mache ich, was? Wir Menschen haben ja ein Stammhirn und darüber das moderne Hirn, das Vernunfthirn. Unten das Stammhirn, das brodelt und ist wild. Das Vernunfthirn ist mäßig und gleicht aus sozusagen der Dompteur, der das Stamm- oder Urhirn bändigt. Was rede ich da? Kein Vergleich mit dem Hirn eines Tieres. Diese verdammt ehrlichen und gutmütigen Tiere, diese stampfenden Elefantenherden, die Pinguine, die zu Tausenden in der Sonnenkälte aufwachen, die Stiere in Spanien. Die Leute regen sich auf, Tierquälerei, Unsinn. Was denn hier in unseren Schlachthöfen? Der Metzger mit rauchigen, blutigen Händen, Schießapparat an den Kopf, peng, weiter, weiter, Beine abschneiden, Kopf abschneiden, Akkord ist Mord, Därme rausholen, weiter, weiter, nächste Ladung, Kälber. Morgen ich zur Arbeit, du bleibst allein in der Bude. Was machst du allein in der Wohnung? Träumen? Was träumst du? Von einer Frau und vielen kleinen Rottweilern, oder? Scheiß Köter! Patsch eins aufs Fell! Du kapierst. Mit Schlägen wird deine Gutmütigkeit ausgetrieben, was? Kommst her! Rolf! Du sollst hierher kommen! Sitz! Los, sitz! Brav! Brav! Endlich hast du was gescheckt, nur so weiter. Ja mal, du durchschnittlicher Hund, weißt du, bei mir hast du's gut. Hä? Kein Zwinger. Immer ein Zwinger. Zwingen, verstehst du? Man zwingt dich. Wenige Wörter sagen genau das Wesentliche. Zwinger. Zwingen. Schlachthaus. Schlachten. Schlachtfeld. Schlachten. Feld, auf dem geschlachtet wird. Magst du Kastanien? Nein, magst du nicht. Du wackelst mit deinem Stummelschwanz. Was willst du damit sagen? Hörst du Kirchenläuten mit Bim und Bam und Bim und Bam? Wonach strebst du, Hund? Möchtest du in den Himmel kommen? Moment mal. Film. Wenn ich dich anbiete, einen Tierfilm. Quatsch, Tierfilm, du gehörst einem Verbrecher, natürlich. Du siehst gefährlich aus. Oder auf der Polizeiseite. Ich sehe das Bild. Du mit deinen vier starken Beinen und deiner Schnauze, über der Szene die Sonne. Gleißendes Licht. Blut. Blut natürlich. Ach, Unsinn. Hört das Gebimmel heute noch mal auf. Zum letzten Mal, ich werf diesen Stock und du rennst hinterher. Denk, der Stock ist eine Katze und renne und fletsch deine Zähne und... Verdammt nochmal, mach's wie die englischen Windhunde. Hör zu, ein echtes Kaninchen wetzt vorweg und die Hunde werden losgelassen. Entwischt das Kaninchen, Pech oder Glück für die Wetter. Packt ein Windhund das Kaninchen, ich warne dich, werde scharf. Beiße, knurre, mach ein gutes, starkes Bild, wenn ich mit dir durch die Stadt gehe. Die Leute sollen sich vor mir fürchten, du blöder Hund. Bring den Stock her! Sie hörten Rottweiler, Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Der Mann Gerd Hauke. Regie Hans-Gerd Krogmann. Eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1987. Zum Abschluss des heutigen Kleintiertreffs im Wortspiel zeigen wir jetzt die menschlichste Seite der Tierliebe. Tiere wie wir. Notizen aus einer Kleintierpraxis, schrieb Sandra Kellein. Una gatta che aveva una macchia nera sull'uso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra. In bundesdeutschen Haushalten leben über 85 Millionen Haustiere. Milliarden. Falls Sie die ambitionierte Zucht seltener Würmer und Larven dazurechnen wollen. Uns geht es jedoch in unserer Liebe vordringlich um Heimtiere. Folgerichtig sind natürlich kuschelige Warmblüter unsere Lieblinge. Und hier trifft sich die Welt. Labor, Ultraschall, EKG, Röntgen, Chirurgie und Hausbesuche. Ein soziologischer Kosmos im Kleinen und oft sentimental. Sie können, während Sie warten, Ihr Haustier streicheln. Sofern es nicht durch einen Transportkorb geschützt ist und ihrem zärtlichen Zugriff vorerst entzogen wird. Und zu der libidinös besetzten Gemeinschaft von Tier und Mensch gehört auch der Tierarzt. Umso mehr, nachdem der Berufsstand flugs nach der Rinderpest Anfang 18. Jahrhundert zur Humanmedizin aufschloss. Also, wenn Sie Glück haben, zeigt er Ihnen vielleicht seine Kriegsverletzungen, Bisswunden, der Nadelstreif eines alten Kratzers und ähnliche Blessuren. Das ist ein Ausdruck von Sympathie und direkte Kommunikation von Mensch zu Mensch. Vermittelt über das Tier. Haben Sie eigentlich schon eine Tierkrankenversicherung? Denn Tiere kosten. Nicht nur Tierliebe. Tiere, die einzige Zuflucht in einer heuchlerischen und unsteten Welt. Mein Hund geht nicht weg. In Behandlungszimmer 1 wird soeben ein Schäferhund mit entzündetem Auge behandelt. Nebenan in Zimmer 2 ein Ausrutscher oder eher ein Ersttier fürs Kind? Eine Schildkröte mit verschwollenen Lidern. Got 9,999,999 Tiere sind treu und abhängig. Aber es lohnt sich. Ich hoffe, ich trete vor ihm ab. Ich möchte ohne ihn nicht sein. Nun ein Fall von peripherer Verstopfung. Der 6-jährigen Hauskatze Minka wird schnell geholfen. Auch so ein Wartezimmer ist wie ein Nadelöhr. Jetzt ein 3-jähriger Nymphensittich mit geschwollenem Kropf. Dann eine 1-jährige Ratte mit Darmverschlingung. Der Ausgang ist dramatisch. Und ich krieg bald einen Hals von der Warterei. Warten auf Heilung. Warten auf Rückversicherung. Sofern Sie an Veterinäre glauben. Sonst gehen Sie besser zu einem Homöopathen. Den gibt es auch für Tiere. Fünfter sein. Und wie bei Ihrem Hausarzt liegen Zeitschriften herum. Du und dein Hund, das Tier. Tier des Monats ist übrigens gerade der Pinguin. Das schwarze Brett im Wartezimmer ist braun und aus Kork und voll mit Zetteln. Führe Ihren Liebling aus. Komme ins Haus und spreche mit Ihrer Katze. Auf Du und Du mit dem Meerschwein, dank Biofeedback. Airedale-Terrier-Welpen günstig abzugeben. Potenter Zuchtkater sucht geile Miezen für tabulose Spiele. Im Hintergrund plätschert ein Aquarium. Vor mir noch 5 andere. Vor Kabine 2. Dazu auch Neues vom Reptil. Alles steuerfrei. Bis auf den Hund. Tür auf, einer raus, einer rein, vierter sein. Jetzt in Zimmer 1 ein kastrierter 8-jähriger Beißterrier namens Bobo. Mit Übergewicht. Sein rechtes Ohr war von der Tierklinik schon aufgegeben worden. Es sah zunächst aus, als könne man die Gehörknöchelchen mit einem Wattebausch abtragen. Doch hier finden wir Heilung. Jetzt trägt er sein grünes Gummientchen, dank der fettarmen Diät, wieder allein nach Haus. Und 4 Treppen hinauf. Auf uns hören, tut er auch wieder. Fuß! Auch der irische Setter Harras von Greifenklau braucht Hilfe. Fortgeschrittene Arthrose. Zusätzlich eine verschwommene Neigung zur Depression. Da verspricht ein neues Hüftgelenk Rettung. Tief im Schwäbischen tüftelt man an der FH Aalen bereits an der optimalen Passform herum. Maßgeschneidert. Soeben wird die 11-jährige Mieze aus Zimmer 2 ihrem Schicksal überlassen und nach Hause geschickt. Lungentumor. Der geknickte Besitzer ist Raucher. Tür auf, einer raus, einer rein. Dritter sein. Der 7-jährige Meerschweinchen-Senior Wehner wird unter Narkose rasiert. Sein zu Rosetten gebündeltes langes Fell neigt zu üblen Verklettungen. Mittlerweile in Vorbereitung der schönste Kastrat der Katzenausstellung von 1988. Der 16-jährige Elferich von Taurau. Best in Show. Wir gratulieren. Nachträglich. Wird nachgeimpft. Sein Benehmen ist mustergültig. Elferich ist leicht senil. From now on, all my friends are gonna be strangers. Aktuelle Herstellerbroschüre: Aus Liebe zum älteren Tier, ballaststoffarmes Futter. Bei der Edelkatzenzucht verhält es sich ja umgekehrt wie zur Prostitution. Das Sperma preisgekrönter Gigolos kostet. Da hielt so ein Elferich nie mit. Übrigens wirkt schon ein Aspirin bei Katzen meist tödlich. Manche Züchter versuchen, ihr Tier durch eine Tätowierung zu schützen. Da macht der Veterinär für sie ein Tattoo. Die Nummer am Ohr soll vor Tierklau und dem Verkauf in Versuchslabore bewahren. Solange die Systeme nicht alle in einem Zentralcomputer gespeichert sind, bietet die Tätowierung keinen Schutz. Labortiere sind nämlich auch tätowiert. Die Pfötchen. Nun ein 10-wöchiger Husky-Welpe ohne Namen, der einen Stuhl gegen den Kopf bekommen hat. Man stelle sich das vor. Ein Stuhl? Wie kann man nur? Die Not-OP war vergeblich. Im Prinzip aber gelungen. Ui. Seinerzeit ist unser Herbert einfach auf die Straße gelaufen und schnurstracks vor den LKW. Aus die Maus. Die scheinträchtige 4-jährige Hündin L in der Ecke links ist auffallend sensibel und betreibt Nestbau. Ihr Halter schenkt ihr auch im Wartezimmer besonders viel Zuneigung. Der Veterinär wird mit Hormonen und guten Worten aushelfen. Der unter dem Maulkorb zurückhaltend wirkende Mastino rechts hat unlängst eine Wildente gerissen und sich danach in sich selbst verbissen. Der Patient mit Namen Peace hat bis jetzt überlebt. Nach 8 Jahren muss man den Besitzer mitbehandeln. Die Aussicht auf völlige Heilung unterdessen verdampft. Das Tier bleibt verhaltensgestört. Das Gesicht des Kampfhundhalters in der Farbe ältlichen Weißbrots. Dem hilft vielleicht nachher ein Underberg. Bei einem Pitbull-Rassehund ist ja das Allerwichtigste, die müssen körperlich quadratisch sein. Achten Sie bitte auch auf die Sicherheit des Tierarztes und dolmetschen Sie als Halter zwischen Arzt und Tier. Der Rang Höhere zeigt Dominanz, indem er den Unterlegenen direkt mustert. Augenkontakt, bis der Rang Niedere seinen Blick abwendet. Jedenfalls der oder die, die sich für Rang Nieder hält. Doch wahre Tierliebe führt bei den Wartenden zur Solidarität. Was hat er denn? Er ist eine Sie. Ach. Im Wartezimmer treffen sich mitunter natürliche Feinde. Legen Sie sich also eine feste Stimme und einen festen Blick zu. Die Abrichtung auf Schärfe will erreichen, dass das Tier auf den Menschen oder andere Tiere zugreifen kann. Da sind Maulkorb und kurze Leine unerbittlich. Und in Hinsicht auf Abgrenzung im Warteraum unerlässlich. Über 7 Brücken. Und sie haben Pflichten. Musst du gehen. Auch als Nicht-Tierhalter. 7 dunkle Jahre. Gesetz. Überstehen. Das Anfahren einer Rassekatze ist ein Unfall. Bei einer gewöhnlichen Hauskatze gilt das allerdings nicht. Die Wertgrenze liegt dabei um 40 D-Mark. Die Tierarztkosten sind in beiden Fällen die gleichen. Sofern das Tier überlebt. Das angefahrene Tier verliert bei Nothilfe seinen Sachcharakter und wird zu einem in seiner Existenz und seinem Fühlen dem Menschen nicht unähnlichen Lebewesen, um das man sich laut Gesetz kümmern muss. Zur Tierliebe gehört auch Zwang. Und es ist wichtig, dass der Halter Ruhe und keine Nervosität ausstrahlt. Aus, aus. Tür auf, einer raus, einer rein, zweiter sein. Nun ein Wellensittich, alter Unbekannt, namens Bibi, der nicht mehr küssen wollte, weil sein Schnabel wuchert. Der Schnabel wird beschnitten. Da küsst er wieder. Das sind so Gefühle, irgendetwas zwischen Frischkornbrei und Alphatier. Mach Männchen. Das bist du, du. Bibi, I love you. Regelmäßige Gebisskontrolle beim Heimtier ist im Übrigen unerlässlich. Auch die Entfernung von bakteriellem Plaque und Zahnstein ist angesagt. Äußere Parasiten beeinträchtigen nicht nur das Wohlbefinden ihres Tieres, sie können auch Krankheiten und beispielsweise Bandwürmer übertragen und bei ihnen Organkrankheiten auslösen. Aus! Muschelförmige Hände, klopfende Hände, drückende Hände, kraulende Hände. Schützende, streichelnde Hände, die ein Tier im Zaum halten. Ist die hübsch. Unsere Muschi bekommt vegetarisches Trockenfutter aus England. Direktimport. Währenddessen wird zwei Räume weiter der Abszess eines Leguans gespalten, eine Drainage gelegt. Ein Ausrutscher oder pure Exotik? Alles ist gut verlaufen. Die Drainage ist flott. An einem Wirbeltier darf im Grundsatz ohne Betäubung ein mit Schmerzen verbundener Eingriff nicht vorgenommen werden. Ja, hier werden Kalt- und Warmblüter behandelt. Kleintiere, Haustiere, Heimtiere. Nur ein Elefant aus dem Wanderzirkus mit geschwollenem Fuß würde zu den Kollegen im Zoo geschickt. Wenn der zu weit entfernt wäre, behandelt der Kleintierveterinär auch ihn. Schließlich gibt es so etwas wie ärztliche Ethik. Auch bei Tieren. Als ob es in der Großstadt noch Wanderzirkusse gäbe. Frisch gechippt ist jetzt halb gewonnen. Das ersetzt uns allen bald die Hundemarke. Vorzüglich, dass die Mikroelektronik auch ein modernes Verfahren entwickelt hat, mit dem eine tierfreundliche Kennung möglich ist. Die elektronische Kennzeichnung. Lassen Sie Ihrem Tier einen Chip vom Tierarzt implantieren. Der Transponder wird mit einer Nadel eingesetzt. Zum Erkennen der Nummer wird ein Lesegerät benötigt. Wie bei einer Funkanlage verständigen sich Mikrochip und Lesegerät über Antennen miteinander. Ähnlich wie die Fühler kopulierender Schnecken. So ein Wartezimmer hat manchmal Ähnlichkeit mit der Oper. Man muss einfach mitleiden. Aus Tür auf, einer raus, einer rein, nächster sein. Und dann auch noch das. Die Trauerfälle. Asche zu Asche. Tiermehl zu Dosenfutter. Ruhig. Überprüfen Sie regelmäßig Maul und Ohren. Kontrollieren Sie die Zähne. Zehen und Ballen dürfen nicht rissig oder brüchig sein. Aus! Beachten Sie die Wasseraufnahme des Tieres. Und kontrollieren Sie die Augenwinkel. Absonderungen sind verdächtig. Aus! Sie können auch viel dazu beitragen, dass Ihr Tier fit und vergnügt ist. Ein persönlicher Gesundheitscheck ist unerlässlich. Und gehen Sie ruhig auch mit sich selbst ins Gericht. Ach du je, Blut im Stuhl? Trotz der Rezepte aus dem Katzenkochbuch von Gräfer und Unzer? Bald werden Sie ein neues Tier haben. Ich will kein anderes. Sie werden das schon schaffen. Ach, ist der schön. Was hat er denn? Meiner hat Ohrenzwang. Ich hab Kopfweh. Dauert das lang hier? Meiner hat ja zu allem Überfluss auch noch Katzenakne. Ich glaube, ich kriege einen Waschzwang. Fleisch und Flocken reichen wirklich nicht aus. Ihr Tier braucht Liebe. You ain't nothing but a hand dog. Ein und Dein sind dabei voneinander abgegrenzt, mittels Maul und Katzenkorb. Selten, dass eine Nase darüber lugt. Die meisten Tiere haben bereits im Wartezimmer Angst. Wir wollen uns etwas Gutes tun. Auch deshalb gehen wir zum Tierarzt. Ist das Haustier gesund? Freut sich nämlich der Mensch. Ob wer an uns denkt? Ich plädiere ja mittlerweile für Dosenfutter. Ich kochte früher immer selbst. 3 Pfund Hack, halb und halb, Haferflocken und Sonnenblumenöl. Reichte für eine Woche. Nur kurz dämpfen. Zu viel an Magnesium im Futter erhöht das Risiko von Harnsteinbildung. Ein zu hoher Natriumgehalt kann zu erhöhtem Blutdruck führen. Fressen und gefressen werden. Vorbeugen ist besser als heulen. Du, nur du. Ihr Arzt Bayer Vital und der Bundesverband praktischer Tierärzte wünschen Ihnen und Ihrem Tier alles Gute. Von Mäusen bekommt man Bandwürmer. Therapietreue ist von zentraler Bedeutung für die Akzeptanz ärztlicher Verordnungen, schreibt der größte Futtermittelhersteller. Ja, es scheint heutzutage wichtig, das Tier von klein auf an eine Marke zu binden. Was soll man machen, wenn man keine Wahl mehr hat in der Vielfalt? Aber auch unter Umweltaspekten ist die Verdaulichkeit des Futters von Bedeutung. Je höher die Verdaulichkeit, desto weniger Kot. Ermitteln Sie bitte einmal ernstlich den wahren Wert des Futters. Beim 11-jährigen Hasso von Reul war allerdings alles zu spät. Der Körper wird nach der Sprechstunde entsorgt. Gib Pfötchen. Bei ungefähr 70% der Hunde treten chronische Nierenerkrankungen ab dem 7. Lebensjahr auf. Und Übergewicht begünstigt verschiedene andere Erkrankungen. Die Perserkatze Labelle von der Riefenstahl, mittlerweile 3., muss zum Futternapf getragen werden. Arteriosklerose oder reiner Phlegmatismus? Wir bleiben am Ball. Länderübergreifend. That's what friends are for. Und auch in Russland gibt es in puncto Tierliebe endlich Hoffnung. Am 3.11.99 wurde ein Gesetz verabschiedet, das das Essen von Haustieren auch bei Hungersnot bestraft. What would you do if I sang out of tune? Seinerzeit in Paris nach dem Krieg gab es in den Hallen Dachhasen im Angebot. Das waren sorgfältig enthäutete und gut abgehangene Katzen. Auch die absichtliche Qual für Film- und Fotoaufnahmen steht in Russland künftig unter Strafe. Keine Extraverletzungen mehr. Für die Forschung trennt man das sauber im Labor. Pfote für Pfote, Bein für Bein. Neueste Erkenntnisse über unsere Erkrankungen kommen nicht nur uns, sondern auch den Hunden zugute. Biegel für Biegel, Frosch für Lorch. Spätestens ab der zweiten Lebenshälfte sollten Sie Ihren Tierarzt um den speziellen Geriatrie-Check bitten. Neben der allgemeinen Untersuchung wird er die inneren und äußeren Schwachstellen überprüfen. Was brachte der früher für Unruhe und Schmutz? Hat er sich glatt an meinen Knien gescheuert? Es ist immer angezeigt, zu sterilisieren oder zu kastrieren, falls man an ausschließliche Wohnungshaltung denkt. Das gehört zu den Standards wie Impfen und Entwurmen. Ein richtiges Tier weiß nicht, was ihm entgangen ist. Seien Sie also nicht sentimental. Außerdem leben solche Tiere statistisch gesehen länger. Eine angenehme Lösung, sag ich, sofern einem die Wohnung und seine Ruhe lieb ist. Abgesehen von Gardinen und meinen Lycra-Strümpfen. Früher ist er nämlich auch noch die Gardinen hochgelaufen. Dabei liebe ich meinen Hund wie meinen Mann. Love me, leave me and let me be lonely. Gut, dass Fische stumm sind. Tierärzte lieben junge Tiere bestimmt viel mehr. Aber mein Hund geht nicht weg. Nach 8 Jahren Ehe würde ich lieber den Hund behalten, sag ich, im Fall einer Trennung. Und so ein Tierarzt ist ein Herr über Leben und Tod. Da ist nämlich noch viel Hoffnung und Zeit bei jungen Tieren. Abgesehen vom Kindchenprofil, was an den menschlichen Mutterinstinkt rührt. Und da liegt auch noch einiges in Hinterhöfen und Stadtforsten begraben. Illegal. Und mit Herz. Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 D-Mark geahndet werden. Wofür gibt es Tierfriedhöfe? Ein merkwürdiger Anklang von deutschem Animismus. Aus dem Fell meiner Edelkatzen lasse ich mir ja immer Wolle spinnen. Die verstricke ich zu Pullovern. Verschenke ich zu Weihnachten weiter. Ethische Probleme stellen sich in der Tierhaltung vergleichsweise weniger. Sagten wir schon. Zärtliche Hände, streichelnde Hände, die den Nacken niederdrücken. Es sei denn, sie wechseln grundsätzlich zum Präparator. Im Tod sind wir doch alle gleich. Ob wohl einer an uns denkt? Mein Hund erkennt mich immer wieder. Ruhig! Tür auf, einer raus, selber rein. Tag, Herr Doktor! Aus. Das war Tiere wie wir, Notizen aus einer Kleintierpraxis von Sandra Kellein. In der Produktion des Südwestrundfunks aus dem Jahr 2000 sprachen Peter Fricke, Heinrich Giskes, Rufus Beck, Donata Höffer, Gerd Andresen. Regie führte Ulrich Lampen.